1 live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 live 4 mit mir, Klaus 4, und einer Show, die ich heute mal mit einem älteren Titel beginnen möchte, der aus meiner Sicht geeignet scheint, so ein bisschen mal runterzukommen. Speziell ich muss das nämlich. Die britische Band Steamhammer hier mit dem alten Titel Lost You Too. Dope that you will be blessed. I know it this way and I know what I confess. And I'm not gonna say how I feel, and I'll never think it twice. All these things that are held against you, who should we blame for the things that we do? Who blames who for the ways that we turn? This old road will never see you burn. Instead I feel like a child that's old. I'm only saying the things that I've been told. And I'm not gonna say I'll forget, 'cause I 1Live4. Ich habe die ganze Sache hier gestartet eben, ich habe es auch gesagt, mit der britischen Bluesband Steam Hammer, die mir natürlich auch deshalb in den Sinn gekommen war, weil ihr Titel Lost U2 für meine Ohren so harmonisch leichte Ähnlichkeiten aufweist zu dem Track, den ich dann gespielt habe und den ich im Rahmen des Haldern Pop Festivals, als man so 2-3 Stunden Zeit waren, auf einem dörflichen Marktplatz, als ich da vor einer Bäckerei saß mit meinem mobilen CD-Spieler, bestimmt 12-mal in einer Linie gespielt habe. Der Titel Blanket stammt von Hope Sandoval, die einige von euch vielleicht noch kennen werden. Sie war mal als Sängerin der amerikanischen Band Messy Star vor langer, langer Zeit so etwas wie ein echter Indie-Darling. Dann wurde es still um sie. Sie hat hin und wieder mal Soloalben veröffentlicht, auch eine wunderbare Gastrolle bei den Schotten von Jesus and Mary Chain gehabt im Song Sometimes Always und wird jetzt in Kürze ein neues Album veröffentlichen, aus dem ich den besagten Titel hier, den es vorab als Single gibt, eben gespielt habe. Und gerade verklungen ist das Duo Still Going, das jetzt auf dem New Yorker DFA-Label seine neue 12er Spaghetti Circus veröffentlichen wird. Ein sehr markiger Disco-Funk-Titel, die A-Seite, hinten dann etwas smoother. Ich habe mich heute mal für die B-Seite Untitled Love entschieden, die wir hier gehört haben. Für mich war das in diesem Jahr eine knappe Entscheidung. Ich schätze das Haldern-Festival sehr. Ebenso natürlich auch die in Köln laufende CO Pop. Aber man wird nicht jünger, wem sage ich das? Und ich dachte, Stadtluft versus Landluft, entscheide dich einfach so ganz nebenbei auch mal für deine Gesundheit und bin dann eben aufs Land an den Niederrhein gefahren zum Haldern-Festival. Und es dauerte wie üblich nicht lange, da kam so wieder dieses Wohlgefühl hoch. Und zudem ein Begriff, der mir letztens vermehrt über den Weg gelaufen ist, über den ich auch an anderer Stelle hier mal eine Sendung gemacht habe, Ataraxia. Es gab früher ein Album der deutschen Passportband, das hieß so Ataraxia. Und damals habe ich mir bei dem Titel nichts gedacht. Ich dachte, das ist irgendwie so ein Fantasiebegriff. Jetzt habe ich aber vor kurzem erneut hier einen Track gespielt von dem Russen Bob auf seinem neuen Album. Der heißt auch Ataraxia. Da bin ich jetzt doch mal neugierig geworden, habe versucht, das zu recherchieren und tatsächlich gibt es dieses Wort Ataraxia versehen auch mit einer Bedeutung. Ataraxia kommt, wenn ich das jetzt richtig behalten habe, aus dem Griechischen und bezeichnet so etwas wie den Zustand absoluter Glückseligkeit, den Ort vollkommenen Glücks. Und ich dachte da in Haldern, also irgendwie ist das hier so eine Ataraxia-Geschichte. Und in dem Zusammenhang entsinne ich mich auch an eine nette Gruppe von kanadischen Musikern, von einigen Engländern, zu der ich mich gesellte. Wir kamen so ganz locker ins Gespräch, sehr harmonisch. Und der Engländer Phil, ein Fahrer, der mit einer Band namens Palm Spring zum Haldern Pop Festival gefahren war. Phil kommt aus dem englischen Seebad Brighton. Der fing dann an, das Haldern Festival mit dem Glastonbury in England zu vergleichen, das ja ungleich größer ist. Also ein Vergleich, der sicherlich hinkt. Aber er schrie förmlich, verdammt nochmal, wo ist hier eigentlich die Polizei? Betretenes Schweigen, denn niemand hatte Polizisten gesehen. Später stellte sich raus, ganze zwei regelten an der Straße zum Festival ein wenig den Verkehr. Und das fand dieser Phil so unglaublich, diese ganze Friedlichkeit, die Zufriedenheit der Leute, die Harmonie, dass also insbesondere dieser Punkt ihm am meisten auffiel. Sein Nachbar in Brighton ist ein gewisser Peter Andrey. Das Gespräch setzte sich natürlich fort. Das ist einer dieser Leute, die mal irgendwann einen Riesenhit gehabt haben und dann spurlos verschwunden sind. Natürlich nicht ganz spurlos, denn Phil ist ja sein Nachbar und er wusste zu berichten, dass Peter Andrey sich von Katie Price, die er vor Jahren mal geehelicht hatte, das erste existierende sogenannte Boxenluder, ein englisches Model, wieder getrennt hatte. Aber die Kinder, die Katie Price mit in die Ehe gebracht hatte, die sind heute noch bei Peter Andrey, darunter ein Junge, der blind zur Welt gekommen ist. Und Phil sagte, Peter Andrey würde heute nichts anderes mehr tun, als sich eben um diesen blinden Jungen zu kümmern, den Katie Price, ich habe das recherchiert, wen es interessiert, im Übrigen aus ihrer Verbindung mit dem Fußballspieler Dwight York hat. Und der bildete zusammen mit Andy Cole den Manchester United Wundersturm, der Bayern München vor vielen Jahren im Champions League Endspiel innerhalb der letzten 3 Minuten da den berühmten Stoß versetzt hat. Dann ging das Gespräch so ein bisschen in eine Sackgasse, ist ja eine traurige Geschichte, und um es wieder so ein bisschen auf Fahrt zu bringen, wandte ich mich an Phil wie auch an die Kanadier und fragte, sagt mal, ich habe im Moment so ein englisches Wort, ich finde das in keinem Dictionary, ich kann es so für mich zwar übersetzen, aber wie würdet ihr es übersetzen? Und dann tischte ich ihnen einen Begriff auf, der mich in letzter Zeit sehr stark umtreibt, wonky. Und dann sagte Phil, wonky, das wäre für ihn Distortion, also Reibung, Verzerrung. Eine Agentin aus London, die mit am Tisch saß, die machte ein sehr schönes Bild. Sie sagte, Klaus, wonky, das ist, wenn du ein Bild an der Wand hängen siehst und dieses Bild ist schief, ist also nicht richtig gerade aufgehängt, dann sagen wir Engländer, dieses Bild ist wonky. Und entsprechend mache ich gleich mal mit wonky Musik weiter. Zunächst aber betreten wir Ataraxia. Thank you.

1-3-4. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich hier einen ganz kleinen Break mache, auch wenn wir hier wirklich gerade so wunderschön drin sind. Ich habe eine ganze Reihe, insgesamt drei, um der Wahrheit die Ehre zu geben, drei Tracks von einem Star dieser sogenannten Downbeat-Hip-Hop-Wonky-Szene gespielt. Der Mann heißt Hudson Mohawk. Wenn du hier gelegentlich mal reinschaltest, ist dir der Name mit Sicherheit auch untergekommen in den letzten Monaten. Er kommt aus Glasgow, wie Glasgow insgesamt so etwas wie ein Zentrum dieser neuen Musik ist, mit verrutschten Hip-Hop-Tracks, mit schief an der Wand hängenden Hip-Hop-Bildern, wenn man so will, um die eben genannte Umschreibung nochmal ins Spiel zu bringen. Das ist vielleicht ein Zufall. Ich gehe auf ein Festival in Haldern nämlich, das im Grunde in der Geschichte seiner 26 Jahre geprägt ist von Gitarrenmusik, auch wenn sich das zuletzt immer mal wieder geöffnet hat, nicht zuletzt zum Beispiel durch Fettes Brot oder Jan Delay oder auch durchaus andere Acts. Ich gehe also auf ein Gitarrenfestival und bekomme ein Hammer-Dokument in Sachen Wonky-Music zugespielt, denn der Zufall wollte es, dass ich auf der Festivalwiese einem Franzosen in die Arme gelaufen bin, Nicolas. Und den hatte ich zufälligerweise vor 3 Jahren schon mal getroffen. Wir waren nämlich in einem Bus vor 3 Jahren gemeinsam zum Melt-Festival gefahren, einem Bus des englischen Warp-Labels, wo einige Warp-Leute des Labels saßen. Wir kamen damals ins Gespräch und Nicolas war bereits dabei, sodass das eine Art Wiedersehenstreffen war. Und Nicolas hatte das neue Hudson Mohawk-Album dabei und hat es mir in die Hand gedrückt und mir auch zugesagt, ich dürfe das heute Abend schon mal vorab spielen, denn Butter, dieses Album, erscheint erst im Oktober. Zusätzlich zu Hudson Mohawk habe ich einen Titel gespielt von ihm, der auf der jetzt kommenden Compilation der englischen DJ Mary Ann Hobbs erscheinen wird. Und warum DJ Shadow, mit dem ich hier abgeschlossen habe, aus dem Jahre 1995? Weil mich persönlich, das ist jetzt ganz subjektiv gesprochen, in Sachen Hip-Hop lange nichts mehr so erschüttert hat und fasziniert hat, wie diese verrutschte Wonky-Musik. Und ich musste lange zurückdenken an einen Meilenstein, ein Dokument, und kam dann schließlich bei DJ Shadow im Jahr 1995 raus, bei seinem Album Introducing, aus dem ich hier nochmal Musik gespielt habe. Ja, dieses Festival, im Umfeld des Festivals, im Umfeld von Haldern, gibt es einen jungen Fotografen, den ich nun schon einige Jahre kenne. Gerrit ist sein Name, Gerrit Staschewski. Im nächsten Monat erscheint ein Bildband von ihm, der heißt Dancing Shoes. Der Gerrit ist hergegangen und hat über einen Zeitraum von 2-3 Jahren viele Musiker, viele berühmte, R.E.M., Strokes, viele, viele andere, ungewöhnlich fotografiert, indem er nur ihre Schuhe in den Fokus genommen hat und dann abgedrückt hat. Und dieses Bild wird eben die Schuhe zeigen. Und darüber hinaus geht das Ganze als Ausstellung durch diverse Länder bis nach Asien. Jetzt hat der Gerrit mittlerweile auch da im Haldaner Raum eine echte Bekanntheit erreicht. Ich wurde Zeuge dieser Tatsache, denn es haben mich bestimmt 3-4 Leute angesprochen im Rahmen des Festivals nach dem Motto, sag mal, du kennst doch diesen Gerrit, wer ist das und wo ist der? Dann habe ich versucht, ihn zu beschreiben und habe gesagt, guck einfach mal, wo die 3 Engländerinnen sind. Ich nehme an, er ist in ihrer Nähe. Der Gerrit hatte nämlich 3 Londonerinnen am Flughafen Weeze abgeholt, die nun auch schon seit Jahren das Festival besuchen. Er ist ein umtriebiger Mensch, kennt viele Leute, so auch eben diese 3 Londonerinnen. Dann wurde ich gebeten, die Londonerinnen zu beschreiben. Hübsche Schuhe, coole Sonnenbrillen, kurze Minikleider, London Girls halt. Und dann habe ich meinen Partnern gesagt, so, jetzt geh mal auf die Suche. Eigentlich müsste das mit der Beschreibung klappen. Ganz kurz zwischendurch. 1 Live 4 Dark Knight ist das mit Daydreamer. Es kommen noch ein paar Takte des Franzosen Onra mit Broken Language. Dann die Infos, dann geht's hier weiter mit 1 Live 4. Die Infos mit Steffi Orbach um 23 Uhr. Bolt stellt neuen Rekord über 100 Meter auf. Sommerferien in NRW gehen zu Ende. Und das Wetter bleibt gut. Bei der Leichtathletik-WM hat der Läufer Usain Bolt aus Jamaika einen neuen Weltrekord aufgestellt. Er lief die 100 Meter in 9,58 Sekunden und holte Gold. Für Deutschland gab es heute zwei Silbermedaillen im Siebenkampf und im Kugelstoßen. Aus Berlin berichtet Jens-Jörg Rieck. Geschichtsstunde in Berlin. Usain Bolt pulverisierte seinen eigenen Weltrekord jetzt auf die Marke von 9,58 Sekunden. Ein absolut unglaublicher Lauf, in dem selbst der zweitplatzierte Tyson Gay mit 9,71 Sekunden noch US-Rekord lief. Zwei deutsche Medaillen an diesem wunderbaren Sonntag. Zweimal Silber Jennifer Oeser bei ihren zweiten Weltmeisterschaften mit persönlicher Bestleistung hinter der Weltjahresbesten Jessica Ennis, der Britin, und ebenfalls Silber Nadine Kleinert, auch sie mit persönlicher Bestleistung hinter der neuseeländischen Titelverteidigerin Valerie Willi. In Nordrhein-Westfalen enden heute die Sommerferien. Ab morgen müssen rund 2,8 Millionen Schüler wieder zum Unterricht. In diesem Jahr werden 172.000 Kinder neu eingeschult. Das sind 9.000 mehr als im vergangenen Jahr. Für die meisten von ihnen startet die Schule aber erst am Dienstag. NRW-Schulministerin Sommer hat die Schulen wegen der sogenannten Schweinegrippe zu verstärkter Hygiene aufgerufen. Hierzu zähle vor allem häufiges Händewaschen. Lehrer und Schüler sollten beim ersten Verdacht auf eine Infektion zu Hause bleiben. Eine seit mehr als 6 Wochen im Iran inhaftierte Französin ist frei. Die 24-jährige Sprachlehrerin ist nach Angaben der französischen Botschaft in guter Verfassung. Für ihre Freilassung musste eine Kaution hinterlegt werden. Die Französin war bei den Demonstrationen gegen die Wiederwahl des iranischen Präsidenten Ahmadinejad festgenommen worden. Die Regierung im Iran wirft ihr vor, die Proteste mit angeführt zu haben. Bundeskanzlerin Merkel fordert mehr Gleichberechtigung in der Wirtschaft. Bei der Bundeskonferenz der Frauenunion der CDU appellierte sie vor allem an die großen Konzerne, Frauen in Vorstände und Aufsichtsräte zu berufen. Der Mittelstand sei in dieser Frage schon viel weiter als die großen Unternehmen. Eine Frauenquote lehnte Merkel aber ab. Die Kanzlerin erwartet nach eigenen Angaben, dass die Firmen von sich aus mehr Frauen einstellen und familienfreundlichere Arbeitsbedingungen schaffen. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach gegen Hertha gewonnen. Das Spiel endete 2:1 für den Gastgeber. Gladbach-Trainer Michael Frontzek war damit sehr zufrieden. Es war ein gutes Spiel, es war ein rassiges Spiel. Wir haben alles gesehen heute. Beide Mannschaften haben alles versucht, nachher noch Punkte mitzunehmen. Wir waren heute glücklichere Sieger und unterm Strich bin ich natürlich sehr zufrieden. Im zweiten Sonntagsspiel besiegte Schalke Bochum mit 3:0. Schalke steht damit in der Tabelle jetzt punkt- und torgleich mit dem deutschen Meister Wolfsburg an der Spitze. 1 Live. Sektorwetter. Die Nacht wird locker bewölkt und trocken. Die Temperaturen fallen auf 13 bis 17 Grad. Morgen scheint wieder oft die Sonne. Ab und zu ziehen Wolkenfelder durch, die aber nur ganz selten einen Schauer bringen. In Lüdenscheid dazu höchstens 24 Grad, in Herne 26 und in Leverkusen bis zu 27. Am Dienstag trocken bei ähnlichen Temperaturen. Ab Mittwoch wieder hochsommerlich heiß. Stauschau. A1 Bremen Richtung Osnabrück zwischen Vechta und Lohne-Dingklage. Baustelle, 3 Kilometer stockender Verkehr. Eins live. Vier. Okay, es muss irgendwann in den 90er Jahren gewesen sein, da formierte sich in New York eine neue Szene, zum Teil blutjunger Rapper, die unter Anleitung von zum Teil älteren Rappern, von Radioleuten, die mit Hip-Hop-Musik in New Yorker Radios dealten, organisiert wurde, angeleitet wurde, ermuntert wurde zu rappen. Die Lyricist Lounge, teilweise vollzogen sich die Sessions in Wohnzimmern, in U-Bahn-Schächten auf der Straße. Aus dieser Lyricist Lounge, aus der letztendlich auch das Raucous-Label nach meiner Erinnerung hervorgegangen ist, ist auch ein großer Name emporgestiegen, nämlich der von Mos Def, der in den folgenden Jahren trotz seiner Klasse aber Probleme bekam, die meines Wissens vornehmlich im vertragsrechtlichen Aspekt dieser ganzen Musik- und Veröffentlichungsgeschichte zu suchen war. Jetzt gibt's ein neues Album von Mos Def und je öfter ich es höre, diese blöde Formulierung kennt ihr, desto besser gefällt es mir. The Ecstatic, daraus hören wir den kurzen Titel No High Nada Más. Hier ist Mos Def. Buenas. Flaco. Llámame Flaco. Pero mi primer nombre es Yacine Dante, el apellido del Bey. Oiga, mis ojos son testigos, la hermosa y el peligro distinto. Claro que sí, la verdad, la calle, el pueblo, las fincas y centros, ciudad, calidad, lo mejor, mal y más, guerra y vida, amor y cambia, comida, la guarda, pistola, oración, para ellos, damas y caballeros. Familia, crianza, la luz en la distancia, querido Dios, viene el más cercana, mi vista, mi casa, mis sueños, mi alma. Quiero saberlo, sentí tu abrazo y tu contacto, muéstrame algo, claro. Amén, claro, claro, claro que sí, no hay nada más. No hay nada más, final no hay nada más. Claro, claro, claro que sí. No hay nada más, y no hay nada más, final no hay nada más. Claro, claro, claro que sí. Flaco. Night on the flight, took a tour of my past. Cruising down the Ave in a slow memory lane. Sights on the light, never seen in the form of a path, but more of a storm to explain. Teardrop form rain as they flock to the drain. The flow went under, ground through the mains of the city. Light veins ended up in mainstreams. Alas came thunder, informed with the clouds to precipitate it loud. Hear the sound of my pain in the form of bass. The earth makes moves to the groove in the plate. The needle keeps skipping for my moves is the quake. That alternates the shape of my stewed in a space. And it's just a taste of a view this place. It seems surreal. And as I awake, I'ma show y'all the real. I'ma show you what most of them scared to. I'ma show you what they know but won't dare to. I'ma show you what's ahead and in your rear view. I'ma show you why they try to go prepared to. I'ma show you the joy. I'ma show you the pain. I'ma show you the sun. I'ma show you the rain. I'ma show you the highs. I'ma show you the lows. I'ma show you the mind. I'ma show you the soul. show you. I rhyme with the reason that's missing in rap. Most listeners of rap just listen to rap. Can't blame them for that, but I'ma give them the haps. So I'm feeling this music is more than filling a track. See, this music's imitating what we be in this life. And our life is imitating what we read and rewrite. See, we recite what we see and then we breathe in this mic. So you perceive what we receive and then deliver it hype. Over bass, kick, snare, drums, dimming the lights. Help you see a little clear in the thick of the night. From the waste pits, sand slums, I signal the fight. To ignite more fire that a sinister heights. I'ma go a little further and show y'all the game without the sex, drugs, and murder. Show you how it's really here to serve us, not to hurt us. And I'ma show you how to word it so you can serve a purpose. Come on. I'ma show you what most of them scared to. I'ma show you what they know but won't dare to. I'ma show you what's ahead and in your rear view. I'ma show you why they try and don't compare to. I'ma show you the joy, I'ma show you the pain. I'ma show you the sun, I'ma show you the rain. I'ma show you the highs, I'ma show you the lows. I'ma show you the mind, I'ma show you the soul. I'ma show you. I'ma show you. I'ma show you. I'ma show you. Enough of time wasting. Rhyming occupation means you gotta respawn. Civility to vividly describe a situation so people can relate and demonstrate and dream on. Enough rhyme wasting. Think before you sink, it's time to get our minds racing. So go to the lab, grab a pen and pad, and show the people peeping they got better theme songs. I'ma show you what most of them scared to. I'ma show you what they know but won't dare to. I'ma show you what's ahead and in your rear view. I'ma show you why they try and don't compare to. I'ma show you the joy, I'ma show you the pain. I'ma show you the sun, I'ma show you the rain. I'ma show you the highs, I'ma show you the lows. I'ma show you the mind, I'ma show you the soul. I'ma show you what most of them scared to. I'ma show you what they know but won't dare to. I'ma show you what's ahead and in your rear view. I'ma show you why they try and don't compare to. I'ma show you just put the needle on a really unique record album. Put the needle on the record. Preferably in a residential area. I'm about to show you something new that will revolutionize. This is the do it properly and make sure you enjoy it. This one dedicated to the devastating beat creator. Talk. And it goes a little something like this. I'll tell you how to make yourself some pounds and pences. You gotta mess with another frequency. The lower you go, the more you show, you know. How to do it, keep the frequency low. See a beast made up of bass and treble. You see the snare drum singing in the middle. Hi-hat and clap and clap on the top. The boys wait for the bass to drop. I wanna talk about the black boy tune that crashed on me. I'm black and in a black cap front and a glass of white rum. Three black cars, choose one, it's a black one. Young black boy, too much money in a Nike shoe box, I'm that one. Got a new shirt, it's a black one. Came from a black sun, Blackstone Island, caught one away, yeah, that one. I've been buying garms since man, a man had an old B with black one. Got a new Versace jean suit with the old nine Pradas, pair of black ones. Choice of whip, you see me in a black one. Black boys drive black Bentleys with black leather seats, I'm that one. I'm the original black one, role model icon, black one. And if you ain't got dough, better stack some. Was a black boy, now I am a black man. If I lost my life, now I couldn't say I didn't have one. Even though I'm on a mad one, I'm glad I never fell back, like say I never had one. I used to live life like nobody's picnic, now I've got a bank card, black one. Black man ain't meant to have black cards, Bentleys got them anyway. Big money deal next year, I'm gonna catch one. Black star make many black stars today, but not once did he ever try and chat one. I just respect them, exchange energy, clap one. 8s, 16s, 24s, 32s, 64s, new roads, a black one. Got a black attitude, too many enemies, don't be surprised if you see me attack. One, one. I got a brand new CP jacket, it's a black one. Jamie's got an M5, it's a black one. So who's black? I am black history, that ain't a mystery. Brand new Mackies, black ones. V-drums, black ones. See me doing stage shows, go through the back ones. Any imposters? Then I got a clap one, clap one, clap one. G's like me, you were never gonna trap one. Cause I don't tolerate any back chat, but yeah, I'm a star, I'm a black one. Black, black, black. I'm so black, I make a rat run. Kick it in the road and make your friend Jack run. How much do you stack? Now you don't stack none. That's why they can't get dark. I'm 3 decades, they can't catch one. I told them, I'm an MC again. But my pocket ain't empty again. When I'm gone, everyone's filling up tanks, but when I come back, they're empty again. I got too much, you resent me again. But you better not tempt me again, cause I'll fly around with a and spray both of them to the empty again. So forget everybody, don't friend me again. Where I've been, can't send me again. I've been through the cold, the place you can't go, so don't ever say you're gonna end me again. PPL, 10G again. I ain't here to defend any ends, but I defend myself to the end. I don't wanna be your friend, don't like me, send for me then. First line, I said I'm an MC again. Write so much bars like an empty pen. Like back in the day, on the roof at Deja, when Lethal B got ended again. I got 7 and 8, but I roll with a 10. Louis Vuitton luggage, I'm rolling again. If you don't see me dominate them charts, one day I'll drive a Swag Rover again. Will I go to war with the odds against me like Tucker and Daniel Holder again? A few years, I'm older again. I've been doing stage show sober again. I came from the hood and I done what I could, but it's not about that, I'm a soldier again. Money in my pocket and you're never gonna stop it, so you're gonna have to call your orders again. Please don't bother, cause my flow's proper. I rolled round man, he patrolled footlocker. See, I'm a town hopper, it's round shot up, the next show stopper. Talk Harry Potter, invite everybody, yeah, I've never been a blocker. Dudes when I talk about, that's my dance hall. This is the sweep, this ain't no TikToker. I didn't stop cause I ain't no flopper. I'm colder, I don't give a damn if you're hot up. Your flow ain't proper, I'm a chart topper. You ain't been higher, I'm a dope clocker. See you in the ranks where the dough gets better off. One tune, I saw my dough get long. Still better than Clipper, better than Glocker. Buying on site, you're a window shopper. You take me down, you are off your rocker. We're on a mission when I speak, listen. Cause I don't wanna see another crime sheet written. And I ain't been slipping before, so if you hear what I'm saying, there's gonna be less chance of you tripping. Make a new beat, 8 bars into the 16 bar, make a sub bass kicking. Whole crowd's flipping, I learnt from stickings. The first ball boy running right on the rhythm in the charts, I'm whizzing. Champagne's fizzing. If I'm in a West End club, bring fizzing. Squash the qualm now, bro, I got vision. The iPod's full out, can I not listen to your songs? We're Kylie and Dylan. Besides that, Dizzy and Wiley are driven by money, so it's hard to say if they'll listen to each other on TV, radio, or rhythms. I won't snatch it, you mad, I'll snatch it. Throw it in the yard and I will catch it. Even if you live with a title belt, it would vanish. As soon as you try and grab it, the gods won't have it. Your girlfriend's not satisfied by you, so she got a rabbit. When it comes to music, Wiley's organic, the most unusual star on the planet. And I'm nothing like Go-Go Gadget. Your old flow's had it, and you can't manage. Going on like he was a lyrical savage. I've got more layers than a light green cabbage. I keep telling them, they keep asking, but I don't know Sally. Don't know Janet, don't chat to man about Wiley. You link them, gal, I live life, I don't plan it. And you better know when I'm shopping, I pull out. First grandkid on this earth, I'm going all out. Enough of them lose the plot and they fall out. It's not my fault, I'm the one you can't rule out. I got your wifey on call out, but I don't go there. Told her I don't care. When I'm on a strip whip, I bring them all out. Bites and chains, I gotta bring them all out. Bring them all out, bring them all out. When I come on a scene, phone ringing all out. I got another brother in the game who tried to stop my work. Cool, we ain't gonna fall out. See, I just want a number one so I can pull out more. Hear my name get called out more, more, more. Gonna do an all out tour. There won't be a ticket on sale, I sell out. I got lyrics that are straight from the heart, and you got lyrics that arise from afar. But it's all good though, cause you got the little man flow, but I'm a big man in the charts. I got a big whip, got a go-kart. I've made it a decade, I'm gonna go far. I'm like, raw. This soundboy is still alive, you could die from one. I got 21 scars, ain't gonna stop till I got 21 cars. For the enemies, now that's 21 cars. When I come around, you better bring me along. Spit a 16 bar, that's hotter than tar, you're a par. I'm like, nah, I won't have a bar from a little man star. Cause man, I'm a no, I'm better when I roll on my own. While you can't roll on your own in the dark. Yes, who am I? I'm the best in England. North, south, east and west. You can ask anybody if I got the big boy tunes on the road, they will tell you yes. Yes, I got a diamond bezel, champagne flakes, I climbed a few pegs. And next time you see me, I'll be on my R6. It's gunmetal grey on an 08. Reg, reg, so far from the edge. Might see me on furs, might see me on hedge. And in my lane, I'm so far ahead. It's unusual, but I talk to the dead, dead, dead, dead, dead. Yeah, I talk to the dead, to the sun, where you thought he was walking ahead. Got one title, he's got the other one. Whole family smiling again and again. Yeah, it's Wiley again. None of you better not try me again. You don't see me in the hood much, cause now I'm going on Grammy again. Top gear, you'll see me in a Lambo, money up, everything tidy again. Trust me, I know this flow so well, makes me remember I'm Wiley again. You might see me on the river with your wifey again. Yeah, Esky boy, 2008. Who said man can't spit? Pricks. Man can still do this thing. Seckle. Yeah, man. Keep your rocking nancy. Yeah. It's a bad girl thing. Boy. Yeah, man. Never on the but she's a tap girl. She's a you can look but not tap no grab girl. She don't like no R&B, she's tough, so she's a rap girl. Yes, a rap girl, rap girl. But touch her man and trust me, it's a rap girl. She's a cash girl, cash girl. Always counting money, 1, 2, 3. Yeah, she's a math girl. And if I can't bring it in, she bring it in for me. Hier gleich noch zwei, drei Sätze mehr zu in der Reihenfolge Luke Weibert, Wiley, Two Fingers hier im Hintergrund und davor die Heralds of Change, aber ich sag gleich noch ein bisschen dazu, okay? To ride. to, so feed the horse. And I love my girls, I love them big on the top, big on the bottom too. Feed the horse. I want to make love to them, I want them to scream my name. So I say, feed the horse. I want to ride them, I want to make them ride me. Live 4. Kleiner Break hier mal. Ich habe jetzt wirklich eine ganze Reihe Tracks in einer Linie gespielt, aber ich fand die so hoch energetisch und wie an anderer Stelle in anderen Sendungen auch, dachte ich mir, lass es einfach mal ein bisschen laufen. Ich habe nach Mos Def die Heralds of Change gespielt. Das ist ein Duo, um die Wahrheit zu sagen, und warum soll ich sie nicht sagen? Ich habe dieses Duo erst vor wenigen Tagen entdeckt, denn je tiefer man sich in dieses Wonky-Zeug hineingräbt, desto kleiner werden die Labels, auf denen veröffentlicht wird, desto lokaler das Ganze, und vieles wird überdies auch gar nicht mehr als physischer Tonträger, das gilt für andere Genres und Stile natürlich auch, veröffentlicht, sondern eben digital. Jetzt bin ich da eben auf diese Heralds of Change in den vergangenen Tagen gestoßen und musste betrübterweise feststellen, dass nicht zum ersten Mal mir in der letzten Sendung dann auch ein Irrtum unterlaufen war, als ich nämlich das Verhältnis zwischen dem eben schon gehörten Hudson Mohawk und Mike Slott, einem anderen Vertreter dieser Downbeat-Wonky-Spielart, so beschrieb, dass der Mike Slott so etwas wie der Tontechniker-Produzent von Hudson Mohawk sei. Das ist so nicht richtig, denn beide zusammen sind die Heralds of Change und haben bis Ende 2008 eine kleine Reihe von Sachen durchaus veröffentlicht. Das Ganze scheint mir jetzt aktuell auf Eis gelegt zu sein, weil beide unter ihren jeweils eigenen Namen davor stehen, mehr und mehr Freunde und Aufmerksamkeit zu gewinnen. Diese Heralds of Change beweisen mit dem schon vor einiger Zeit gehörten Titel Show You, dass sie durchaus auch in der Lage sind, halbwegs melodische Tracks zu fabrizieren. Show You featurete im Übrigen den amerikanischen Rapper Odyssey und kam als quietschvergnügter Swing-Jazz-Hip-Hop, wenn man so will, daher. Das mag daran liegen, dass insbesondere in der Familie von Mike Slott, der aus Dublin stammt und mittlerweile in Harlem, New York wohnt, dass in dieser Familie es einen gehörigen Jazz-Background gibt, durch den Vater nämlich. Nach den Heralds of Change habe ich den großen alten Adel aus England gespielt. Dieser Mann wird mir immer suspekter. Luke Vibert heißt er, hat jetzt sein neues Album raus, We Hear You. Und wenn ich sage suspekt, dann meine ich, wie kann es sein, dass ein Mann von einer solchen Klasse nicht viel größer, klarer und mit mehr Ausrufezeichen versehen wahrgenommen wird? Denn kaum einer kann wie Luke Vibert wirklich auf einem Album einen so unterhaltsamen, teilweise ironischen Streifzug durch die Clubmusik der letzten 20 Jahre unternehmen, wie er das tut. Und wie selbstverständlich saugt er natürlich auch aktuellste Strömungen auf. Der Titel, den ich eben gespielt habe, der Opener des Albums, hatte so, indem er den New Style ausrief, vielleicht so kleine Portionen Frechheit der Beastie Boys, aber auch gehörige Portionen an Bassmusik, an Dubstep und das Wort wird hier heute nicht zum letzten Mal gekommen sein, eben wonky. Bei Luke Vibert klingt das aber alles ein bisschen anders, augenzwinkernd, kokettierend und trotzdem, es ist einfach klasse. Danach habe ich einen Mann gespielt, Wiley. Der hat bereits Mitte, Ende Juni sein neues Album veröffentlicht, Race Against Time, auch das auf dem eigenen kleinen Esky Beats Label. Und dieses Album ist so hervorragend, offensichtlich in Deutschland gar nicht regulär veröffentlicht. Ich habe es mir importweise besorgen können und eben mal einen Titel gespielt, der zeigt, wie sehr Wiley auf diesem Album wieder zu alten, straighten Grime-Tugenden zurückkehrt. Er rappt sich da auf dem eben gehörten Titel Off the Radar geradezu in einen Rausch. Seine Silben, die er hämmert, verschmelzen mit den Beats zu einem einzigartigen Pochen. Ich finde diesen Titel überragend und seine Angriffe sind nicht abzufangen, denn wie gesagt, Off the Radar heißt für meine Begriffe so viel und wie unterhalb des Radars, also nicht von Abwehrkräften wahrnehmbar. Nach Wiley die Two Fingers mit Bad Girl im King Cannibal Remix und gerade verklungen ein Duo aus Dänemark, aus Kopenhagen, die Faggot Ferris, die hatte ich schon mal vor Monaten mitgebracht vom Spot Festival aus Aarhus, aber jetzt ist passiert, was passieren musste. Ihr Album Feed the Horse wird auch in Deutschland regulär veröffentlicht, den Titeltrack daraus habe ich gespielt, die Faggot Ferris sind MC Ena und DJ Sensi Miller. Ich habe vor etwa einer Stunde anekdotenhaft erzählt, dass ich da in einen Typen gelaufen bin, Phil, super netter Typ, Fahrer einer Band aus dem Seebad Brighton kommt, sein Nachbar Peter Andre, habe die Geschichte hier ein bisschen versucht zu skizzieren, habe aber nicht gesagt, wofür dieses sogenannte One-Hit-Wonder eigentlich steht, nämlich für einen Hit aus dem Jahre 1993, 94 ungefähr muss es gewesen sein, Mysterious Girl, Peter Andre, der eigentlich Australier ist, das war sein Smash-Hit, zumindest in England, aber ich glaube, auch hier in Deutschland konnte er mit diesem Lied ganz gut punkten. Wer es nicht mehr so ganz in Erinnerung hat, hier ist es. Sure. I try to concentrate, my mind wants to explore. The tropical scent of you takes me up above. Girl, when I look at you, oh, I fall in love. No doubt you look so fine. Girl, I wanna make you mine. I want to be with a woman just like you. Let me be with the woman that I make me heart go boom. Interested in you. I am fond of new people, and I want to learn you better. I miss so much support and strength. Sometimes I want so much to hide from the whole world. In some way I feel strength in you. I feel confidence. I am sure that with you I will feel beloved and desired. It's so pleasant to be a real woman near the real man. Thank you. 1 Live 4 nach Peter Andre und seinem Mysterious Girl ging's rüber nach Frankreich. Zunächst habe ich Joachim gespielt mit einem Titel aus seiner neuen EP, die Gutes erwarten lässt, nachdem ich in den letzten Jahren mit den Werken Joachims nicht so ganz glücklich geworden bin. Er hat sich da so ein bisschen vom Ed Banger Sound mitreißen lassen und ich finde seine kühleren, eleganteren Elektro-Tracks von vor 8, 9 Jahren, die sind mir etwas stärker ans Herz damals gegangen. Spiders, Joachim heißt die EP Love and Romance and the Special Person, der Track daraus. Gerade verklungen das französische Duo Disco Dein, das auch für eine erneute neue Klasse an Elektro-Nerds, Freaks steht, die in den Startlöchern stehen. Das ist ein sehr interessanter Sampler, den ich zuletzt schon vorgestellt habe. A New French Electronic Generation Edges, also Ecken, Kanten. So heißt dieser Sampler und daraus Disco Dein mit ihrem Beitrag. Die nächste Band schloss gewissermaßen das diesjährige Haldern Pop Festival ab. Im nächsten Monat erscheint ihr neues, insgesamt zweites Album. Es ist eine Band aus Kalifornien. Sie heißen schlicht und einfach Health, also wie die Gesundheit. Get Color wird das Album heißen. Das erste Album ging vor circa einem Jahr in die sogenannte Remix-Mühle und wurde auf erstaunliche und sehr verblüffende Art und Weise in eine etwas tanzbarere Richtung gedrängt. Denn Health selber agieren mit ihrer Musik ähnlich wie das Stroboskoplicht, das unentwegt flackert während ihrer Auftritte. Diese Musik, das sind, wenn man so will, elektrische Schläge, kodierte Geräuschfetzen von einer unglaublich schrillen Höhe. Für mich als Bassenthusiast zunächst schwierig zu gutieren, aber interessant in der Musik sind die merkwürdigen, schleierartigen Gesangsfetzen, die der Sänger in diesen Noise, in diesen Lärm hineinlegt. Interessant also das Ganze. Ich habe das neue Album zwar hier liegen, das im September erscheint, aber noch nicht gänzlich hören können. Ich möchte vielmehr mal auf dieses hochinteressante Remix-Album zurückgreifen und hier einen Remix spielen. Like your purchase is like

1 Live 4. Kurz vor Mitternacht will ich hier kein neues Fass mehr aufmachen. Deshalb geht's auch gleich weiter, so wie wir hier schon dabei sind. Nachtmahlzeit mit allem Drum und Bass, wenn man so will. Das ist Musik aus dem neuen Goldie-Album, beziehungsweise der Ruffage Crew, Goldie und Haste, Memoirs of an Afterlife. Daraus dieser Titel hier, Chances, und dieser hier, Sometimes Sad Day, direkt hinterher. Ich habe das Album, das jetzt erscheint, derzeit nur mit editierten Fassungen, also nicht die Tracks in absolut voller Länge. Hoffe aber, dass ich das in den nächsten ein, zwei Wochen auch noch hier anbieten kann. Bis gleich. Hier zunächst weitermachen mit einem Amerikaner, den es schon vor einiger Zeit nach Berlin verschlagen hat und der mit einer ganzen Reihe von Tracks in letzter Zeit, von denen zumindest einige auch hier immer mal gelaufen sind, seine Zuhörerschaft verblüfft. Dieser Seth Troxler, von dem ich rede, hat nämlich einen gewissen Humor, der durchaus auch mal ins Bittere gehen kann und der sich insbesondere in für Techno-House-Tracks vielleicht etwas ungewöhnlichen Lyrics äußert. Im folgenden Titel Kapitel geht es um sinnentleerte Gespräche bzw. Personen, die sich weitgehend sinnentleert darstellen in Clubnächten, wenn sie vor dir stehen und dich ständig fragen, ob du irgendetwas für sie hast, Zigaretten, einen Drink, ob du gleich noch hier stehst, dass sie wieder zu dir zurückkommen können. Personen, die ständig nur von sich selber reden. Dabei sagt Seth Troxler, oder er singt es, spricht es, könnte man doch durchaus auch mal über physikalische Sachen reden oder über Gott und die Welt, über gesellschaftliche Dinge und so weiter. Das Ganze ist allerdings nicht unter dem Seth Troxler Trademark erschienen, sondern The Royal We sind ein Trio eben um Seth Troxler. Party Guild heißt der Track, der jetzt herauskommt in diversen Remixen, ist klar. Hier ist der Titel. Ha ha ha. I don't want the party to become my life. The party is not my life. I have a life and I think about other things. Live 4, The Royal We um Seth Troxler mit dem Titel Party Guild hier im Mad Styles Remix. Der nächste Track kommt von den People Get Real Robin Hood. Which one? Which one? Which one? Which one? Bei 1 Live 4 im Hintergrund läuft ein relativ neuer Name, zumindest was seine musikalischen Aktivitäten betrifft, der Franzose Bruno Gauthier mit dem Titel It's Love. Ich glaube sogar, es ist seine erste 12er, für die er allerdings Luke Solomon und auch andere renommierte Leute als Remixer hat gewinnen können. Dies hier ist der Simon Baker Remix. Recht gut und wirklich gut gefällt mir die Compilation, traditionsreiche Compilation des Kölner Techno-Labels Compact, die alljährlich im August etwa erscheint. Compact Total 10 oder wahlweise auch Compact Total. Total 10 ist jetzt erschienen und einhergehend mit dem Erscheinen ist dann natürlich auch immer die Compact Total Party eingebettet in die CO Pop, die ja in den vergangenen Tagen hier auch Köln bewegt hat. Und ich nehme an, wie fast immer zuvor, war auch die diesjährige Compact Party ausverkauft oder zumindest nahezu ausverkauft. Eine sehr schöne Compilation ist das geworden, mit in An- und Abführung, also ironisch, leicht sportiven Titeln. Wenn ich zum Beispiel an den Track von Kotze denke, Love 40 heißt der, und ich denke einfach mal, Kotze wird nachts irgendwie Eurosport oder ähnliches gucken, Damentennis, da hat er eine Menge rausgesampelt. Schöner Track. Woanders rauschen die Autos bzw. werden in Gang geworfen bei einem super Track von, wie heißt er gleich, Johannes Behring, glaube ich. Und gespielt habe ich aber diesen federleichten House-Track von Maiburg zusammen mit Ada, Each and Every Day, aus der Compact Compilation hier vor Bruno Gauthier gespielt. Wir haben in Plan B zwei Stunden lang sehr intensiv und umfassend über das Haldern Pop Festival berichtet. Ich will hier und da auch einige Anmerkungen oder vielleicht Erzählungen platzieren. Die nächste gilt der amerikanischen Band Blitzen Trapper, die im sogenannten Spiegelzelt gespielt hat. Das Haldern Pop Festival in Haldern hat zwei Bühnen. Seit jeher die große Bühne auf der Festivalwiese, seit einigen Jahren direkt angrenzend ans Gelände. Ein wunderschönes, mondänes Zelt, Fassungsvermögen etwa 1000 Leute. Das ist dann die zweite Bühne, Spiegelzelt, weil eben auch sehr viele Spiegel drin sind, sehr viele Sitznischen und vor der Bühne kann man halbkreisartig stehen oder auch sitzen. Ein wunderschönes Zelt. Die amerikanische Band Blitzen Trapper fragt 10 Leute, wie die klingen, und du bekommst 10 verschiedene Antworten. Sie sind sehr wohl in der Lage, sehr traditionsbewusst Country-Folk zu spielen, können diesen aber auch zerdehnen, brechen, mit Feedbacks, mit merkwürdigen Breaks versehen. Das driftet dann auseinander in alle Richtungen. Diese Band stand auf der Bühne und kündigte als letzten Track, es war im Grunde auch ihre Zusage, einen Oldie an. Und ich dachte, naja, wenn sie einen Oldie spielen, dann wird das vielleicht jetzt irgendein bekannter Klassiker sein. Schau mal, ob du ihn erkennst. Dann spielte die Band und ich rätselte herum, kam aber nicht drauf. 1-2 Stunden später befand ich mich kurze Zeit im sogenannten Backstage-Bereich, wo auch die Musiker so rumliefen. Da kam ein Musiker der Band Blitzen Trapper direkt an mir vorbei und ich warf ihm so die Frage zu, entschuldige mal, welchen Oldie habt ihr denn da eigentlich als letztes gespielt? Was war das für eine Coverversion? Und da sagte dieser Mann von Blitzen Trapper, Morty war sein Name, es war keine Coverversion, es war ein eigenes Stück. Und ich sagte dann, aber du hast doch gesagt Oldie, und erklärte ihm dann, nach meinem Sprachverständnis sei Oldie etwas 30, 40 Jahre zurückliegendes, irgendein Klassiker von Creedence Clearwater Revival, Neil Young oder von wem auch immer. Nein, sagte er, das sei etwas ironisch gemeint gewesen, es sei ein Oldie innerhalb des eigenen Blitzen Trapper Programms. Dann diskutierten wir so einige Begriffe, dann kamen wir auf Classic. Ein anderer der Runde warf dann den Begriff Evergreen ein. Und darauf zeigte sich Morty von Blitzen Trapper einigermaßen irritiert. Er kannte diesen Begriff nicht. Das war mir gar nicht klar, dass die amerikanische Sprache bzw. der Amerikaner mit dem Begriff Evergreen eigentlich nichts anfangen kann. Also wohl ein typisches englisches Sprachprodukt. Und dann konfrontierte ich den Morty von Blitzen Trapper mit diesem Begriff, der mich umweht, nun schon seit geraumer Zeit. Ich sagte ihm, du, in der englischen Clubmusik, da taucht jetzt auch immer so ein Begriff auf, wonky. Wie würdest du den eigentlich übersetzen, beziehungsweise genauer gefragt, wie würdest du ihn beschreiben? Und jetzt hatte ich ja schon mal hier geschildert das schiefe Bild von Mel, einer Engländerin, die mir das mit einem schief hängenden Bild erklärt hatte, weit entfernt. Wonky in Amerika heißt im Grunde noch etwas anderes, aber nicht extrem anderes. Morty jedenfalls sagte, wenn ein Politiker im Fernsehen eine Rede hält oder ein Wissenschaftler und niemand, selbst der Moderator, versteht, was der Kerl da eigentlich redet, dann ist das wonky. Alles klar. Seid ihr denn wonky? Würdest du sagen, Blitzen Trapper sind wonky, Morty? Und da sagte er dann, definitiv sind wir nicht wonky. Hier sind Blitzen Trapper. It was just a little while past the Sunset Strip. They found the girl's body in an open pit. Her mouth was sewn shut, but her eyes were still wide, gazing through the fog to the other side. They booked me on a whim and threw me deep in jail with no bail, sitting silent on a rusty pail, just gazing at the marks on the opposite wall, remembering the music of my lover's call. So you make no mistake, I know just what it takes to pull a man's soul back from heaven's gates. I've been wandering in the dark about it long and thin, but they say it's never too late to start again. Oh when, will the spirit come a calling from my soul to send? Oh when, will the keys to the kingdom be mine again? As the grave, it was just about three when the warden with his key came to set me free. They gave me $5 and a secondhand suit, a pistol and a hat and a worn out blue. So I took the bus down to the Rio Grande and I shot a man down on the edge of town. Then I stole me a horse and I rode it around till the sheriff pulled me in and he set me down. He said, you make no mistake, I know just what it takes to pull a man so back. I've been wandering in the dark about as long as sin, but they say it's never too late to start again. Oh when, will the spirit come a-calling from the soul to sin? Oh when, will the keys to the kingdom be mine again? So I took the first train up to Oregon, and I killed the first man that I came upon, cause the devil works quick, you know it don't take long. Then I went to the river for to take a swim, you know that black river water, it's as black as sin. And I washed myself clean as a newborn babe, and I picked up a rock for to sharpen my blade. Oh when, will the spirit come and call him from my soul? I don't feel it anymore. Oh, 1 Live 4. So, oder besser fast so, denn es war ja live, rührte William Fitzsimmons aus den USA seine Zuhörer im eben schon mal beschriebenen Zelt. Und als sein Auftritt beendet war, warf er die Gitarre im buchstäblichen Sinne des Wortes in die Ecke und lief so schnell er eben konnte auf die Festivalwiese, um einen anderen Amerikaner, durchaus wesensverwandt, dort sehen und hören zu können, nämlich Bon Iver, den ich eben gespielt habe und den ich, wie ich nun endlich dann auch weiß, immer hier falsch ausgesprochen habe, nämlich mit Bon Iver. Das läge im Grunde auch nah, aber dieses Iver ist entlehnt aus dem französischen Hiver, da wird es allerdings noch mit einem H vor dem I geschrieben und das heißt so viel wie Winter, also Bon Iver, den ich eben gespielt habe. Und William Fitzsimmons hier gerade verklungen, gerade mit Musik von seinem ganz neuen Album, das erst im Oktober, November kommen wird. Ich hatte die Gelegenheit, es war wirklich Zufall, ich dränge mich da absolut nicht auf oder so, stand auf der Festivalwiese in irgendeiner Passage 3 Meter neben ihm und sprach ihn dann einfach an. Wir kamen so ein bisschen ins Gespräch und sein Tourmanager war daneben, der steckte mir das neue Album zu, anlässlich dessen William Fitzsimmons dann übrigens im November etwa in dem Zeitraum auch wieder in Deutschland spielen wird. Er rührt nicht nur, er hat auch wirklich einen Humor. Er hatte ja nun immerhin den längsten Bart des Festivals. Und als er die Leute im Zelt inmitten seines Auftritts ermuntern wollte, Passagen eines bestimmten Liedes mitzusingen, da spielte er das Lied zunächst an, um dann zu erklären, er sei im Grunde ein lausiger Songschreiber. Seine Lieder seien so einfach, dass im Grunde jedes Kind sie nach einmaligem Hören mitsingen könne. Und zusätzlich gab er den Ratschlag, man möge doch während des Liedes seinen Bart beobachten und wann immer er den heben würde, also hoch mit dem Bart, dann sollten die Leute einsetzen zu singen und ich kann versichern, das funktionierte ausgezeichnet. The Sparrow and the Crow, also der Sperling oder der Spatz und die Krähe, das ist das neue Album von William Fitzsimmons, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe. Zu einer anderen Merkwürdigkeit, wenn ich die kurz mal beschreiben darf, ich versuche es in wenigen Sätzen zu skizzieren. Man spricht so mit einigen Bands, die ja nicht nur für ein Festival hier nach Deutschland kommen, sondern oder nach Europa, die dann weiterreisen. Eine ganze Reihe von Bands reiste weiter nach Dänemark, Schweden, wo wohl auch noch Festivals anstehen. Man sprach auch so ein bisschen über Clubs in Deutschland und die eingangs der Sendung schon mal erwähnte kanadische Band Woodpigeon erzählte mir, sie sei bereits mal durch Deutschland getourt, durch alle großen Städte. Aber besonders in Erinnerung geblieben sei ihr ein Club in einer deutschen Kleinstadt. Und dann rätselten wir herum, ja, welcher Club könnte das denn sein? Der sei etwas ganz Besonderes, da würde man behandelt mit Respekt und das Essen und Getränke und die ganze Aufmerksamkeit. Das wäre was ganz anderes als in den großstädtigen Clubs, wo das ja oft holterdiepolter alles etwas schnell gehen muss. Und dann fiel der Name Wutzler. Und ich sagte, Wutzler, es könnte Wetzlar sein. Und bingo, das war's. Jetzt wusste ich genau, von welchem Club die sprachen. Denn dieser Club in Wetzlar ist auch der Lieblingsclub von Hermann Düne. Wann immer die irgendwie im Umkreis von 600 bis 800 Kilometern von Wetzlar sich in Europa aufhalten, kann man Stein und Bein schwören, steuern die diesen Club an. Jetzt habe ich in der Nähe da einen guten Freund, den habe ich heute angemeldet. Holger, wie heißt jetzt gleich nochmal dieser Club in Wetzlar? Er heißt Francis und zwar mit Z geschrieben. Und ich habe mir jetzt endgültig vorgenommen, diesen Club möchte ich in diesem meinem Leben noch irgendwann einmal von innen sehen. Möglichst natürlich, wenn dann gerade eine Live-Geschichte spielt. Es liegt auf der Hand, wie wir jetzt weitermachen, nämlich eben mit Hermann Düne und dann kommen die Woodpigeon ins Spiel. I think I'd rather wait for the winter to come. I never make a move when I'm out in the sun. I'll be ready to forgive your foolish mistake when the water gets cold and freezes on the lake. I need a good night of sleeping. I need a little more time. I need to sleep for a few months before I make up my mind. I'll be up early in the morning and wide awake when the water gets cold and freezes on the lake.

Die kanadische Band Woodpigeon und soweit einmal einige Bands aus der heil anmutenden Welt des Haldern Pop Festivals in der Gegend. So heil ist diese Welt, heißen selbst die Torjäger der örtlichen Kreisklassenmannschaften, so wie man sich einen Torjägernamen eigentlich vorstellt. Stellvertretend genannt sei hier zum Beispiel der Fußballer Harald Hammerschmidt. Aber jedes Festival braucht auch einen Jesus und das war Alex Ebert bzw. Edward Sharp und seine Band, die Magnetic Zeros, zunächst skeptisch empfangen, dann aber frenetisch bejubelt. Letzte Track der heutigen Show kommt von eben dieser Band. Bedanke mich bei dir und euch für deine eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute. Mein Name ist Klaus Vier. Ciao.